الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سلوك بيت الله سبحانه وتعالى عز وجل، بيت الله سبحانه وتعالى داغوم دس فيه seine Verse lesen, sie verinnerlichen und wir auch dann dementsprechend nach diesen Versen handeln, so dass wir zu den Erfolgreichen gehören mögen in diesseits und jenseits, und auf dass der Koran, der edle Koran, ein Argument für uns ist und nicht ein Argument gegen uns ist. Amin. Gucken wir mal, was haben wir vom letzten Mal noch uns gemerkt? Wir haben letztes Mal gesprochen über, was ist der Koran überhaupt? Was ist der Koran sprachlich gesehen? Koran bedeutet sprachlich die Vorlesung. Qara'a, yaqra, lesen. Er liest, er las. Der Koran ist die Vorlesung. Was ist der Koran in der Definition? Haben wir gesagt, es gibt fünf Eigenschaften, die, wenn sie gegeben sind, dann wissen wir ganz genau, wovon wir sprechen. Wenn wir sagen Koran, meinen wir nicht einfach dieses hier, weil es zwischen den zwei, das, was zwischen den zwei grünen Umschlägen steht, das meinen wir nicht. Wenn wir vom Koran reden, haben wir gesagt, meinen wir damit zum ersten Mal Kalam Allah, Allahs Worte. Von Allah subhanahu wa ta'ala selbst ausgesprochene Worte. Nummer zwei haben wir gesagt, das sind diejenigen Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr gesprochen als im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gehört, wie es im Koran heißt, die Schöpfung und der Befehl. Befehl sind die Worte. Ja, Allah lässt einen Befehl. Wir haben gesagt, das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die er seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eingegeben hat, über den Erzengel Jibril alaihi salam. Und Jibril findet ihr in der arabischen Sprache mehreren Dialekten. Ihr werdet finden Jibril, ihr werdet finden Jabril, ihr werdet finden Jibrail und ihr werdet auch finden Jibrail. Und ihr werdet auch finden Jabrail. Das sind mehrere Aussprachen. Und ebenfalls auch von Mikael, findet ihr solche Mikael, Mikael. Das sind auch verschiedene Möglichkeiten, das Wort, diesen Namen auszusprechen. Weil es sind ja ursprünglich hebräische Namen. Il heißt nämlich immer Allah oder Gott. Il. Und dann je nachdem, was vorher kommt, hat es eine andere Bedeutung. Wir haben gesagt, dass weiterhin der Koran das ist, was uns überliefert worden ist in Mutawatir-Form. Das heißt, es sind in jeder Generation so viele Menschen gewesen, die den Koran überliefert haben, sodass es für den Verstand, dass der Verstand es ausschließt, dass sich alle Menschen in einer Generation hätten einigen können auf eine Lüge oder hätten den gleichen Fehler machen können an der gleichen Stelle, den gleichen Eier, am gleichen Vers, den gleichen Buchstaben. Wenn wir diese Überlieferungsketten anschauen und das ausschließen können oder nicht können, sondern wenn unser Verstand einfach sagt, es kann nicht sein, dass diese Person und diese, alle diese Generationen, alle den gleichen Fehler gemacht haben beim Weitergeben des Koran. Wenn das gegeben ist, in jeder Generation, vom Anfang, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zu uns, dann ist, nennt man das Mutawatir. Und so ist uns, alhamdulillah, der gesamte Koran überliefert worden und auch einige Hadithe. Nicht die Mehrheit, sondern ein geringer Teil, aber auch einige Hadithe sind uns in dieser Form. Das ist die höchste Stufe der Authentizität, wissenschaftlich gesehen. Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, das ist wissenschaftlich gesehen. Alhamdulillah, das zeigt uns, dass unser Glaube auf Wissen aufgebaut ist und nicht auf einem reinen Glauben nur, ja? Sondern auch auf Wissenschaft. Also, wenn einer uns fragt, warum glaubt ihr, dass der Koran unverfälscht ist, dann können wir ihm das beweisen und zeigen, ja? Mit diesen Überlieferungsketten. Und nicht nur einfach sagen, es ist einfach so. Dann haben wir gesagt, als nächste Eigenschaft, dass der Koran das ist, was, wenn man es liest, an sich schon eine Ibada ist. Man wird an sich schon dafür belohnt, fürs Lesen an sich, für jeden Buchstaben eine Hasana. Und die Hasana wird zehnfach vergolten, wie es im Koran heißt. Surat al-A'raf. Surat al-An'am, Entschuldigung. Des Weiteren haben wir gesagt, und dadurch schließt man natürlich aus die Hadith al-Qudsi, das sind auch Allahs Worte, die auch Muhammad s.a.w. eingegeben wurden und so weiter. Die fünfte und letzte Eigenschaft, haben wir gesagt, der Koran ist das, was in den Masahif, in den Korans, geschriebenen Masahif, niedergeschrieben worden ist, die von die zur Zeit von Uthman unter seinem Kalifat geschrieben worden sind. Und über die Geschichte des Koran können wir uns auch mal inshallah unterhalten, irgendwann mal. Ja. Dann wissen wir nun, was der Koran ist. Und wir wissen weiterhin viele Eigenschaften. Allah SWT hat den Koran beschrieben als den edlen Koran zum Beispiel, als den gewaltigen Koran. Und wir wissen auch, dass der Koran die letzte Offenbarungsschrift ist, die zu der Menschheit entsandt worden ist. Und dass dieses Buch, wie die Gelehrten sagen, es ist Allahs Wort. Es gibt mehrere Definitionen, ja, aber eine Definition ist auch, es ist Allahs Wort, von ihm kommt es und zu ihm kehrt es zurück. Von ihm kommt es und zu ihm kehrt es zurück. Dann haben wir auch erwähnt, dass der Koran, inshallah, bis erwähnt, dass der Koran aus eingeteilt ist in Suwar, in sogenannte Suwar, und davon gibt es 114 im Koran. Und wir haben gesagt, dass die längste Sura im Koran Surat al-Baqarah ist, zweite Sura, und die kürzeste Sura im Koran ist Surat al-Kawthar, Surat al-Kawthar, die nur aus drei Versen besteht. Dann haben wir auch erwähnt, dass der längste Vers, aber es wird kurz ein bisschen kürzer. Dann haben wir auch erwähnt, dass der längste Vers im Koran ist der Vers des der Schulden, der drittletzte Vers im Koran, Vers 282. Und dass der kürzeste, es geht eine Seite in diesem Druck. Und der kürzeste Vers, haben wir gesagt, ist Taha. Der erste Vers von Surat Taha. Zwei Buchstaben. Aber es gibt auch, wo es nur ein Buchstaben ist. Ja? Das ist kein einzelner Vers. Qaf wal Quran al-Majid gehört dazu. Nun wal Qalam yasur. Yasin ist auch schon länger an sich schon. Ja, sind schon zwei Einheiten und Sin sind sechs Einheiten. Also Taha ist die kürzeste. Ja, sag ich, schneid's dann raus, jetzt ist ja egal. Es geht ja nur, dass man zwischendurch nichts sagt. Ja, ich habe vergessen, dass das. Es wird aufgenommen, ich habe es vorhin schon nochmal erwähnt und ich habe schon die erste Version davon gehört. Es ist unheimlich störend, wenn jemand, auch wenn er nur so. Ja, das ist man, wenn es auch. Ach ja, genau. Ja, und da gab es einen hier, ich habe den auch dabei. Und es war wirklich. Ich habe vergessen jetzt. Okay, kein Problem, machen wir weiter. Einfach vielleicht dann aufschreiben und danach fragen. Dann haben wir gesagt, dass diese einzelnen Surah, diese einzelnen benannten Abschnitte im Koran, von denen es 114 gibt, die erste ist Surat al-Fatiha und die letzte ist Surat an-Nas. Und da haben wir gesagt, dass diese einzelnen Surah wieder unterteilt sind in Ayat, der Plural von Ayah. Und da haben wir auch gesagt, Ayah bedeutet zum Beispiel ein Zeichen, Ayah bedeutet auch ein Wunder. Ayah bedeutet auch ein Vers. Okay? Je nach Zusammenhang wird das benutzt. Und eine Ayah ist ein Zeichen. Ein Zeichen ist immer etwas, auf etwas Hinweis, haben wir gesagt. Und wir haben gesagt, dass jeder Vers im Koran weist worauf hin? Auf La ilaha illallah. Jeder einzelne Vers im Koran weist auf La ilaha illallah hin. Denn wir haben gesagt, es gibt kein Buch ohne einen Autor, keine Worte ohne einen Sprecher. Das ist nicht vorzustellen. Das heißt, auch dieses Buch muss einen Autor haben. Und der Einzige, der in Anspruch genommen hat, dass er der Autor dieses Buches ist, ist der Herr der Welten, höchstpersönlich selbst. Kein anderer hat es behauptet. Das ist seine Worte. Dann haben wir gesagt, dass im Koran es 6200 und noch was und noch ein paar zerquetschte Verse gibt. 6200 und noch ein paar zerquetschte. Darf man zerquetschte sagen? Inshallah, darf man. Und dann haben wir gesagt, dass nach einer Zählung der Koran 77.439 und ein anderer habe ich gefunden 77.934, aber das ist nicht so wichtig. Und auch Buchstaben 323.015. Das geht mehr darum, dass wir sehen, wie sich die Ulama gekümmert haben um den Koran. Und dann wollen wir jetzt erstmal gucken, was bedeutet Tafsir. Das bedeutet, weil Tafsir ist ja das, was wir machen wollen. Wir würden übersetzt Deutschen als Koran-Exegese, Koran-Erklärung. Das ist eine Kurzerklärung. Aber in der Definition sagt man, es geht um die Erklärung der Worte Allahs, damit man das versteht, was Allah meint, um ihm zu gehorchen in dem, was er befohlen hat und was er verboten hat. Und damit man an seiner Rechtleitung und Wegweisung festhält und von seinen Geschichten, die er uns schildert, profitiert und sich bewusst macht, die Warnungen, die im Koran erwähnt worden sind, dass man auch von den Warnungen profitiert und sich warnen lässt von den Warnungen, die im Koran erwähnt worden sind. Denn der Koran ist kein Geschichtsbuch. Der Koran ist in allererster Linie ein Buch der Rechtleitung. Also ich sage nochmal, der Koran ist in der Erklärung, in der Definition, der Tafsir ist in der Definition, die Erklärung der Worte Allahs, damit wir verstehen, was Allah meint, um ihm in dem, was er befohlen und verboten hat, zu gehorchen. Damit wir an seiner Rechtleitung festhalten und auch an seiner Wegweisung. Und damit wir uns seine Geschichten verinnerlichen und davon profitieren. Und damit wir uns von seinen Warnungen warnen lassen. Wenn wir gesagt haben, dass der Koran aus 114 Surah besteht, wollen wir vielleicht auch mal wissen, was bedeutet Surah? Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. Die eine Bedeutung davon ist, wenn man sagt Su'rul-Ma oder Su'r-At-Ta'am, ist das, was übrig bleibt an Essen und Trinken. Su'r, das Übrigbleibende. Das haben wir auch im Fiqh darüber gesprochen letztes Mal. Haben wir gesagt, dass von zum Beispiel Schafen, das, was sie angeknabbert haben, rein ist, dass wir essen dürfen. Das ist immer Su'r, das, was sie übrig lassen. Also gemeint ist in Bezug auf den Koran ein Teil von einem Ganzen. Weil das, was man übrig lässt von dem Essen, ist ein Teil dessen, was man bekommen hat. Und Su'r sind ein Teil des Koran. Ja. Und das Su'r al-Balad ist das, was die Stadt schützt, Al-Balad, das Land oder die Stadt schützt. Und das ist dann die Stadtmauern. Oder die Mauern. Oder der Zaun. Ist auch Sur. Und Sur hat auch die Bedeutung von etwas Erhobenem. Oder Erhabenem. Denn die Verse sind erhaben. Die Verse sind, haben eine hohe Stufe. Ein hohes Ansehen, sind edel. Und wahrscheinlich haben wir auch schon erwähnt, dass die erste Sura, die herabgesandt worden ist, Surat al-Alaq ist. Und in dieser Sura, und wie hat Jibril diese Sura als erstes überbracht? Er kam in der Gestalt eines Menschen. Jibril a.s. kam zu dieser Höhle, Jabal al-Nur, in Ghar Hira. Hira heißt die Höhle. Und al-Nur ist der Berg, heißt so, der Berg des Lichts. Der kam dort in Form eines Menschen. Und die letzte Sura, die herabgesandt worden ist, ist nicht bestätigt. Manche Leute sagen, es ist Surat al-Nasr. Aber das ist nicht bestätigt. Das ist wirklich die Sura. Und wir haben auch gesagt, dass der letzte Vers, der abgesandt worden ist, der 281. Vers in Surat al-Baqarah ist. Und was bedeutet Sura dann in der Definition? Das ist ein Komplex von Ayat, der aus mindestens drei Ayat besteht. Oder mehr. Eine Sura besteht aus mindestens drei Ayat oder mehr. Das ist eine Sura. Wir, oder die Ulama besser gesagt, haben die Sur eingeteilt in zwei Kategorien. In die mekkanischen und in die medinensischen Sur. Was bedeutet mekkanisch und was bedeutet medinensisch? Nach der Mehrheit der Mufassirun bedeutet mekkanisch, dass diejenigen Sur, die herabgesandt worden sind vor der Hijra nach Medina. Und medinensisch sind diejenigen Sur, die herabgesandt worden sind nach der Hijra nach Medina. Ganz gleichgültig, an welchem Ort sie herabgesandt worden sind. Es geht überhaupt nicht um den Ort. Es kann sein, dass eine Sur nach der Hijra in Makkah herabgesandt worden ist und sie trotzdem medinensisch genannt wird. Und es kann sein, dass eine Sura vor der Hijra, nee, das kann nicht sein, es gibt vielleicht kein Beispiel. Aber es ist, kann auch sein, dass es zwischen Makkah und Medina herabgesandt worden ist, oder in einem Außenbezirk. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Mufassirun. Sie sagen, wenn man sagt Makki, dann ist gemeint das, was vor der Hijra herabgesandt wurde, und wenn Medini, dann nach der Hijra. Und nicht die einzelnen Sahabe. Nein, nein, die, des Propheten Muhammad. Also die Sahabe sind ja vorher. Genau, genau. Dann haben die Ulama einige Sachen noch gesagt. Und sie haben gesagt, dass die meisten Sur, die mekkanisch sind, in denen geht es im Großen und Ganzen um den Tawhid, den islamischen Monotheismus, und um das Prophetentum von Muhammad zu bestätigen und zu festigen in den Herzen der Gläubigen. Im medinensischen Teil geht es vielmehr um die Gesetzgebung und um die Verdeutlichung des Halal und Haram im Islam und um politische Angelegenheiten. Und daraus entnehmen wir auch eine Weisheit, wie man bei den Menschen vorgeht, wenn man sie zum Islam aufruft. Ruft man sie nicht dazu auf, zuerst einmal das Verbotene zu unterlassen und das Gute zu tun, sondern erstmal ruft man sie dazu aus, den Glauben anzunehmen, den Tawhid, an die Einheit Gottes zu glauben. Und so war auch die Vorgehensweise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann ist es noch sinnvoll zu sprechen über die 114 Suren im Koran, die Reihenfolge. Ist diese Reihenfolge vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgegeben worden? Oder haben die Sahaba radiallahu anhum sie beim Schreiben und Kopieren des Koran so festgelegt, sodass wir in dieser Reihenfolge lesen? Darauf baut sich fast gar nichts auf. Auch ein eher unwichtiges Thema. Es gibt dazu drei Ansichten. Die einen sagen, die Ulama sagen, es ist vorgegeben von den vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise von Allah subhanahu wa ta'ala dann natürlich. Und sie stützen sich zum Beispiel darauf, dass nachdem die Masahif geschrieben worden sind von Uthman radiallahu anhu, keiner Einspruch gelegt hat, eingelegt hat gegen diese Reihenfolge. Okay? Weil es nämlich vorher in dem Masahif von den Gefährten selbst andere Reihenfolgen gab. Nicht jeder hat diese Reihenfolge eingehalten. Das kann man in den verlängerten Versionen von Tafsir-Büchern nachschlagen. Und die anderen sagen, nein, diese Reihenfolge ist festgelegt worden von Uthman und seinem Komitee, das geleitet worden ist von Zayd ibn Thabit. Und sie stützen sich zum Beispiel darauf, genau eben darauf, dass die Sahaba radiallahu anhum vor dieser Sammlung, oder Entschuldigung, das war keine Sammlung in dem Sinne, es war eine Kopie bei Uthman, vor dem Kopieren eben andere Reihenfolgen hatten. Okay? Und die wahrscheinlich richtigere Ansicht ist diejenige der dritten Gruppe, und zwar das teils-teils. Teils-teils, denn wir wissen in vielen, wir wissen aus vielen Hadithen, dass der Prophet sallam zum Beispiel diese Sura und diese Sura gelesen hat im Sarah, und dann war es immer in dieser Reihenfolge, wie wir es heutzutage auch haben. Und ich kann mich nur einen einzigen, ich kenne nur einen einzigen Hadith, in dem er die Reihenfolge der Sura nicht so eingehalten hat, wie wir es in unserem Mushaf haben. Okay? Wie gesagt, darauf baut sich wenig auf. Dann, was wichtiger ist, ist die Reihenfolge der Ayat, die Reihenfolge der Verse. Ich möchte vielleicht noch eine Sache noch sagen, habe ich vorhin vergessen. Die manche Sura werden ja, sind ja mekanisch, manche sind medinensisch. Es geht um die Mehrheit der Ayat, die darin vorkommen. Es kann durchaus sein, dass innerhalb einer Sura, dass sie mekanisch ist, aber dass ein paar Verse davon medinensisch sind. Nicht jede Sura wurde als Ganze herabgesandt. Ja? Nicht jede Sura wurde als Ganze herabgesandt. Okay, es geht um die Mehrheit der Ayat. Und in den verlängerten Tafsir-Versionen kann man dann nachschlagen, wenn es Angaben gibt, welche Ayat medinensisch sind und welche mekanisch sind. Denn darauf bauen sich natürlich Gesetze auf. Das ist ein Unterschied. Zeitliche Reihenfolge von den Gesetzen ist sehr, sehr wichtig für die Fuqaha. Wann ist euch ja? Um noch 15 Minuten. Ja. Um halb. Was steht da? 22:29. Okay. Was wichtiger ist, ist die Reihenfolge der Ayat. Die Reihenfolge der Ayat ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns vorgegeben. Und er hat es von Jibril gelernt. Und Jibril hat es von Allah subhanahu wa ta'ala gelernt. Und dazu finden wir einige Belege. Und da reicht jetzt erstmal einer aus oder zwei. Und zwar sagt der Ibn Abbas radiallahu anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn auf ihn eine Sura herabgesandt worden ist, einige von denjenigen Sahaba, die schreiben konnten, zu sich zu rufen und sagt dann zu ihnen, setzt diese, also diese Ayah oder diese Sura an die Stelle, an der das und das erwähnt worden ist. Und über die Ayat sagt er, setzt sie, also diese Ayat, an die Stelle von der Sura so und so, in der das und das erwähnt worden ist. Okay? Also die Reihenfolge hat er uns festgelegt. Und in dem Beispiel von Surat al-Baqarah haben wir es letztes Mal schon erwähnt. Da hat Jibril a.s. zum Propheten gesagt, setzt diesen Vers, den letzten Vers, der abgesagt worden ist, an das Ende der 280. Sura von Surat al-Baqarah. Also die Reihenfolge ist auch festgelegt. Weil nach diesem Vers gibt es ja noch drei weitere Verse. Wie wir wissen, ist die erste Sura im Koran, Suratul Fatiha. Und Suratul Fatiha heißt die Eröffnende. Und Suratul Fatiha ist eine mekkanische Sura, weil sie zuerst in Mekka abgesandt worden ist. Und sie wurde die Eröffnende genannt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sein Buch damit eröffnet hat. Und die Surat al-Fatiha, wie auch viele andere Surat, haben mehrere Namen und hat mehrere Namen. Manche davon sind Tawqifi, das heißt, sie sind uns so, die Surah ist so von Allah oder seinem Gesandten genannt worden. Und andere sind wiederum abgeleitete Namen. Zum Beispiel wird Surat al-Fatiha auch genannt Al-Kafiyah, die Ausreichende. Warum wird sie ausreichend genannt? Weil sie im Gebet ausreicht. Wenn du in einer Raka'a nur Surat al-Fatiha liest und die Ayat danach weglässt, keine danach zusätzlich mehr liest, ist dein Gebet vollständig und richtig. Und du hast nichts weggelassen von deinem Gebet. Ein weiterer Name ist Ruqya, Heilung. Und Shafia, die Heilende. Weil die Surat al-Fatiha zu den Surat gehört, mit der man die kranken Menschen heilen kann. Und dazu werden wir folgende Geschichte erzählen, in der nämlich, oder das erzählen wir später, die Geschichte. Nein, das ist ein großes Thema. Da wollte ich muss noch einen Zettel nehmen. Ein weiterer Name des Surat al-Fatiha ist Ummul Kitab. Ummul Kitab heißt die Mutter des Buches. Und ein weiterer Name von Surat al-Fatiha ist Ummul Quran, die Mutter des Quran. Und was bedeutet das Mutter? Weil aus der Mutter ergeben sich Nachkömmlinge. Alles hängt von ihr ab, von der Mutter. Alles, die Mutter beinhaltet praktisch all das, was danach kommt. Und ebenso beinhaltet die Surat al-Fatiha die wichtigsten Glaubensprinzipien und bestimmt das Verhältnis zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Des Weiteren wird Surat al-Fatiha genannt As-Salah, das Gebet. Weil das Gebet nicht gültig ist ohne Surat al-Fatiha. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, أَيُّمَا صَلَاتٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا al-Fatiha فَهِيَ خِدَاجَ. Wenn in einem Gebet Surat al-Fatiha nicht gelesen wird, dann ist es unvollständig. Und Surat al-Fatiha wird auch genannt السَّبْعُ الْمَثَانِي, die sieben sich wiederholenden. Und da gibt es nämlich einen Vers im Koran, in Surat Al-Hijr, Vers 87, وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Und wir haben dir doch sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran. وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.